einfach vergessen. Neulich hat es sich zerrissen. Sie treten immer nach unten. Mit ihrem perfiden Verhalten. Straßenköter, komm mit den Wölfen. Straßenköter, das blaue Knast oder der Tod. Straßenköter, Kampf ist das letzte Gebot. Straßenköter, für dich bleibt nur der Tod. Bist du ein Penner dieser Stadt? Du hast die ganze Scheiße einfach so satt. Davon unberührt. Körper und Geist fühlen sich scheiße. Straßenköter, hau mit den Wölfen. Straßenköter, es bleibt ein Knast oder der Tod. Straßenköter, Kampf ist jetzt gebohrt. Straßenköter, für dich bleiben wir der Tod. Für dich bleiben nur der dreckige Rest. Das steht für dich ganz klar fest. Liegt dein Leben in diesen Versen und bleibt ihr Leben für dich eine Kontroverse. Straßenköter, hör mit den Wölfen. Straßenköter, bleib im Knast oder der Tod. Straßenköter, Kampf ist das letzte Gebot. Straßenköter, für dich bleib nur der Tod. Abgeschossen, waren ihres Lebens verdrossen. Gib mir Koks, gib mir Heroin. Give me my white queen. Straßenköter, hör mit den Wölfen. Straßenköter, für dich bleibt ein Knast oder Tod. Straßenköter, Kampf ist das letzte Gebot. Straßenköter, für dich bleibt der Tod.